den Fernstraßen in Bayern. Soweit der Service. Bayern 2, Nachtmix. Heute mit Florian Scheirer und einem Cat Power Konzertmitschnitt von 1998. Denn der Zündfunk feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Und deshalb werden wir in den nächsten Wochen immer am Samstag um 23.05 Uhr und am Sonntag um 22.05 Uhr hier auf Bayern 2 besondere Sendungen und Momente wiederholen. Mit dabei auf jeden Fall unsere Lounge-Konzerte. Diese Reihe hat Zündfunk-Urgestein Karl Bruckmeier 1998 gegründet und dazu viele großartige Künstler ins Funkhaus eingeladen. Und ich habe für euch, für sie, die schönsten Konzerte rausgesucht. Darunter die Go-Betweens und Robert Forster, das Alien Ensemble um The No-Twist oder die Singer-Songwriter-Legenden Michael Hurley, Simon Joyner und Matthew E. White. Bob Dorow ist dabei oder auch Recondite aus Niederbayern oder Gustav aus Wien. Sie und viele mehr haben in den letzten Jahren exklusive Konzerte für uns gespielt und weil in unsere normalen Studios nicht so viele Menschen passen und rein dürfen, konnte immer nur eine kleine Gruppe von Zündfunk-Hörerinnen und Hörern dabei sein. Wenn der Applaus also gleich ein wenig klein klingt, dann ist das Ausdruck von Exklusivität. Das erste Lounge-Konzert fand am 23. November 1998 im legendären Zündfunkstudio 12 statt. Die Sendung moderierte natürlich Karl Bruckmeier und es geht los mit dem Song Moonshiner vom damals aktuellen Cat Power Album Moonpix. ACHT, MACHT, Nacht. Mix. M-A-C-H-T-X. M-A-C-H. Is anybody out there? Thank you. November war es und 1998. Cat Power hatten gerade den Deutschlandteil ihrer Europatournee absolviert und waren auf dem Weg von Stuttgart in die Schweiz. Dieser Weg führte direkt über das Studio 12 des Bayerischen Rundfunks, wo Jean Marshall und Marc Moore eine zwar von technischen Widrigkeiten begleitete, aber dann doch wunderschöne und verletzliche und sehr intime Version der Cat Power Musik ablieferten. Dabei gab es eigentlich gar keinen Grund zur Nervosität. Das 98er Album Moonpigs, eingespielt mit den australischen Kollegen von Dirty Three, feierte die Kritik weltweit und verglich es mit solch meilensteinhaften Gemeinplätzen wie Astral Weeks. Die Live-Kritiken waren ebenfalls exzellent. Der New Musical Express etwa hat in London einen Gig gesehen, der, Zitat, blanke Nerven offenbarte in ihrer ganzen Großartigkeit, Zitat Ende, oder so ähnlich. 1998, so scheint es, hat der jungen Amerikanerin den Durchbruch gebracht und der Nachtmix mit seiner Lounge-Konzertreihe konnte so gerade noch mit dabei sein. Jean Marshall und Marc Moore alias Cat Power. When the bats were all a werewolf, and the werewolf was crying, crying, nobody knows, nobody knows, nobody knows how I love the man as I tear it off his clothes. Crying, nobody knows, nobody knows my pain. When I see that it's risen, that full moon again, let us hope. confession. One time they will confess one thing, and the next they will confess something else. Talk to them, they will say, learn to say the same thing. Let us hold fast, saying the same thing. Thank you. Losing the star without a sky. Losing the reasons why. In the calling that you've been faking, and I'm not kidding. It's damned if you don't, it's damned if you do. Be true, 'cause they'll lock you up in sad, sad zoo. Oh, hidey, hidey, hidey, what you trying to prove? By hidey, hidey, hidey, you're not worth a thing. So your fortune's on a string. Hold them up to light. Blue smoke will take a very violent flight, and you will be changed. And everything will be in a very sad, sad zoo. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see you. How selfish of you to believe in all. You know the one I'm talking about. Have you ever been to that place? Yeah. You say you want your freedom. Thank you. Sandy. to the city, 'cause you wanna say, hey, maybe I know you, to everybody. When we were teenagers, we wanted to be the sky. Now all we wanna do is go to red places and try to stay. City to a southeastern bus station, it seems so sad. And since I can't spell sad, I don't feel. feel bad. Completely out of tune. Completely. Thank you very much. I'm sorry. Das waren also Sean Marshall und Mark Moore, alias Cat Power, live aufgenommen bei einem Nachtmix-Lounge-Konzert am 23. November 1998. Unser Mitschnitt begann mit den beiden Coverversionen Naked If I Want To und The Werewolf, letztere von Michael Hurley, gefolgt von den drei Cat Power Songs Say, Metal Heart und He Turns Down. Danach Dreams von Fleetwood Mac und eine Lou Reed-Variation mit dem Cat Power Titel I Do Believe. Mit Let Sadness Not Be endet das Konzert, wobei sich Cat Power dann auch noch sichtbar und hörbar verausgabt durch die Zugaben Carlos and the Kids und From Fur City kämpften. Diese Sendung runden wir ab mit zwei Studioaufnahmen von Cat Power, Back of Your Head vom 97er Matador Label Sampler und No Sense vom Moonpix Album. Thank you. walks alone and most walks alive. Das war eine Wiederholung einer Sendung von 1999. Karl Bruckmeier mit dem allerersten Zündfunk-Lounge-Konzert, in dem Cat Power auch einen Song des amerikanischen Singer-Songwriters Michael Hurley gespielt hat. Der war dann 15 Jahre später zu Gast im Lounge-Konzert und das läuft dann nächsten Samstag hier im Nachtmix um 23.05 Uhr. Alle Zündfunksendungen könnt ihr, können Sie, 7 Tage in der BR-Radio-App nachhören. Und die Playlists stehen auf bayern2.de/Zündfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Florian Scheirer. Zündfunk. Grenzenlos hören. Hallo, wir sind Oliver Buschek und Noe Noack. Und wir suchen Mein Ding mit 16. Also, Ihr Ding mit 16. You load 16. Musik, Musikgenres, aber zum Beispiel auch Bücher. Oder Filme, auch ganz wichtig. Ihr erster fahrbarer Untersatz, Mopeds, Mofas oder prägende Orte. Ob es ein Club war, ein Kino, eine Kneipe. Wir kehren mit Ihnen dorthin zurück in Gedanken, schürfen in Ihren Erinnerungen und sind gespannt, auf was wir da so stoßen. AC, Iron Maiden, Ozzy, na so, die Nummern. Schreiben Sie uns eine E-Mail an meinding@bayern2.de. Mein Ding mit 16. Nach den Nachrichten geht's hier auf Bayern 2 weiter mit der Radio-Jazz-Nacht. Bayern 2. Grenzenlos hören. Nachrichten.